14.40 Uhr seinen Club in der vornehmen Pall Mall in London. Keiner der anderen Gentlemen achtete auf ihn, da er, wie an jedem anderen Tag des Jahres, auf die Sekunde genau erschien. Anders wäre es gewesen, wenn er sich um 20 oder 30 Sekunden verspätet hätte. Das wäre ein Ereignis gewesen, über das man sicherlich erregt diskutiert hätte. Du kannst morgen anfangen.